Drei Grog. Na, was denkt ihr denn so? Was wird denn so geredet? Ihr lest doch Zeitung. Bauernschaft. Das ist doch eure Zeitung, nicht wahr? Oh, wenn mal Tiet ist. Jetzt ist Tiet. Steht doch jeden Tag was über den Prozess drin. Der Prozess? Das geht doch wieder auf uns Buren runter. Wir möchten ja wieder brumm. Und ihr Polizist, ihr Frächsen, der den Cheat einbrocken hat, der geht frei aus. Also, Brun, hast du niemals Mist gemacht auf deinem Acker? Zu nass gepflügt? Oder zu früh gemäht? Schon. Und hast deine Ohrfeige weggekriegt? Alles in Klüten oder der Roggen ausgewachsen, ne? Oh ja. Und hier der Harms, der hat bestimmt auch schon mal Mist gemacht und trotzdem hat er seinen fein garen Acker gekriegt und den Roggen trockener rein als du. Stimmt's? Nee, nee. Recht hat er. Du kannst außer zu Pfingsten feiern, tun. Wenn wir Weihnachten haben, bist du auch soweit. Seht ihr. Manchmal hat man Glück. Danke. Und manchmal hat man keins. Der Frächsen, der hat diesmal nass gepflügt und doch geht es ihm glänzend. Und ihr habt alles getan, wie es sich gehört und sitzt im Schied. Naja, Prost. Und weil ihr nun mal an den lieben Gott glaubt, ihr sagt wenigstens eurem Pastor, wenn ich euch auch alle für olle Heiden halte, weil ihr aber nun mal den lieben Gott habt, so müsst ihr euch damit trösten, dass der es dem Frächsen und dem ganzen altholmschen Babylon schon besorgen wird. Und wenn ich anders, dann beim jüngsten Gericht. Bürgermeister. Jo. Eck läuft dat nicht, dat sie für uns sind. Sie sind Schweinehunden, alle Roten. Aber sie sind ein Schweinehund, mit dem man eine Sache bereden kann. Wenn es ihnen wert ist, da kommen sie doch mal auf einen Abend rüber zu uns, Grockem wie auch. Und dann bereden wir den Krom. Tu ich. Mach ich. Aber kommen sie allein. Bringen sie keinen anderen nicht mit, wenn sie keine Angst vor uns haben. Schrecklich. Ich sag wieder in den Dörfern Bescheid. Sie können ja eine Tour morgen und wir können bereden, was wir in die Sache verlieren tun und was sie in die Sache zu verlieren haben. Jo. Junge, Junge, Junge, Junge, ihr habt aber Mut. Erlaubt denn das euer Führer? Der Reimers? Der Reimers ist wie so lang drin. Der weiß gar nicht, was hier draußen gespielt wird, wie die Herren auf der Bauernschaft üppig geworden sind. Wir reden mit ihnen, Bürgermeister. Jo, jo. Und wenn wir tu wat jo singen, dann ist dat auch jo. Wir wissen schon, liebe Zentner, wie wir auf dem Boden tragen können und wat uns da schwer ist. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, nach all dem Zank mal wieder ein vernünftiges Bauernwort zu hören. Nochmal drei Grog. Zufrieden und heiter schlendert Gareis zurück. In der Stadt sind nur noch ein paar Kneipengänger unterwegs, Schupostreifen, Männer der Wach- und Schließgesellschaft. Unterwegs ist auch noch einer von Gareis Intimfeinden, der Redakteur Stuff. Neuerdings mit 600 Reichsmark monatlich wohl ausstaffierter Mitarbeiter der Zeitung Die Bauernschaft. Herr Stuff? Na, Herr Vertreter. Ihr Mann nicht da? Er muss jede Minute kommen. Darf ich hier auf ihn warten? Wenn es Sie nicht geniert. Ja, was. Bitte setzen Sie sich. Danke. Und rauchen Sie ruhig weiter. Mein Mann raucht ja auch. Tja. Wie geht's denn Ihrem Mann? Echt, ja. Erst war er furchtbar niedergeschlagen. Aber seit wir wegziehen wollen, ist er wieder oben auf. War schön. Sie ziehen weg? Ja. Aber doch nicht wegen diesem Garer.